Deutschlandfunk, Rock etc. Ganze 5 Alben hat er in 16 Jahren produziert. Das ist nicht eben viel. Und man kann daraus schließen, dass er sich für seine Musik Zeit nimmt. Zeit ist ein bedeutender Faktor in der Arbeit von Daniel Lanois. Er reflektiert die Vergangenheit seit seiner Jugend vor 50 Jahren in Kanada. Er gibt seinen Kompositionen Zeit und Raum, sich zu entwickeln. Und er nimmt sie sich, um das Gefühl von Ruhe zu erzeugen. Eigentlich produziert er in der hektischen Gegenwart pausenlos Anachronismen. Daniel Lanois ist ein virtuoser Interpret seiner eigenen Stücke, ein Fanatiker des Klangs. Und er ist ein gefragter Produzent, der seinen Stil auf die Musik anderer Bands zu übertragen weiß. Oliver Schwesig traf Daniel Lanois zum Gespräch und sofort drehte sich alles um Klang. So how close do you want me to this? Sort of like this is good? All right, cool. Wie nah soll er nun ans Mikro? Mit so viel Entgegenkommen war nicht zu rechnen. Noch bevor mein Interview begonnen hat mit Daniel Lanois, dem Musiker, mache ich Bekanntschaft mit Daniel Lanois, dem Tontechniker. Wir sind verabredet in der Garderobe des kleinen Berliner Quasimodo-Clubs. Ich mache es mir auf einem Ledersofa bequem, Lanois stellt sich einen harten Stuhl daneben, damit er besser ins Mikro reden kann. Immer wieder im Verlauf des Gesprächs schweift er unbewusst ab in sein Lieblingsthema, Aufnahmeequipment und Mikrofone. Und diesen umgekehrten Weg muss man mit ihm auch gehen. Wer über Daniel Lanois, den Musiker, etwas erfahren möchte, stellt am besten Fragen über Mikrofone und dann taut er plötzlich auf. 5 Alben in 16 Jahren sind für einen Singer-Songwriter nicht gerade viel und doch reichten diese 5 Alben aus, um zu dokumentieren, was Lanois in den Jahren an Neuem über den Weg gelaufen ist. Da wäre zunächst das fabelhafte Debütalbum Acadie. Einen nachdenklichen kanadischen Songwriter lernte die Musikwelt anno 1989 kennen. Der damals 38-jährige Lanois sang sich mit einem liebevollen, melancholischen Zyklus über Nacht in die Herzen der Kritiker. Und denen folgte schnell eine kleine Kultfan Gemeinde. Zu seiner Kindheit ist das Album Acadie die engste Verbindung. The first music I heard was family music. My father was a violoneux. Die erste Musik, die ich hörte, war Familienmusik. Mein Vater spielte Violine wie mein Großvater. Sie spielten Country. Wann immer es ein Fest gab, holten sie ihre Violinen raus. Meist so am Samstag nach der Arbeit der Woche machten sie so ein kleines Samstagabendfest. Sie machten sehr melodische Musik. Und diese Melodien behielt ich immer im Kopf. Einige Songs habe ich basierend auf diesen Melodien geschrieben. Zum Beispiel mein Lied Julie Louise, traditionelle Musik eben. And so on. Traditional sounding kind of melody. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise, oh, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Les matins au soleil, I did work till work was done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon amie. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head and I can't hide. Oh no, no, no, no. And the rage turned in my head. And Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind. En septembre 63, qui kids are gone and so is Louise. Mon patio did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. And I remember the days and the promises that we made. Oh, oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Oh, oh, oh, oh. Mit Musik war Daniel Lanois durch seine musizierende Familie permanent umgeben. Doch die Initialzündung, selbst einmal zu spielen, war ein Instrument, das ihm seine Mutter als kleiner Junge im heimatlichen Hamilton in Ontario schenkte. I always lived a fairly private life as a kid. Als Kind lebte ich mehr oder weniger für mich allein. Eines Tages ging ich an einem Laden vorbei und dort sah ich eine kleine Plastikflöte im Schaufenster. Irgend so ein billiges Teil wie eine Penny Whistle. Sie kostete $1 und meine Mutter gab mir $1 von meinem Taschengeld. Und ich kaufte die kleine Plastikflöte und wurde geradezu besessen von ihr. Ich brachte mir das Spielen selbst bei und machte meine eigene Musik damit. Ja, und das war der Anfang meiner Hingabe zur Musik. Ich habe diese kleine Flöte nicht mehr, weil sie irgendwann angeknackst war. Ich habe es dann irgendwie versucht zu kleben, aber das hat nicht lang gehalten. Ich wünschte, ich hätte sie noch. Lanois stammt aus einer musikalischen Familie. Seine Mutter war Sängerin, Vater und Großvater spielten Geige und seine Schwester Bass. In den 80er Jahren war sie in der New Wave-Formation Martha and the Muffins zu hören, die Daniel Lanois übrigens zeitweise auch managte. Die ersten professionellen Schritte in die Musik unternahm Lanois aber tatsächlich über die Tontechnik. Im zarten Alter von erst 19 Jahren betrieb er zusammen mit seinem Bruder sein erstes Heimstudio. Und 10 Jahre später eröffnete er in Hamilton in Ontario ein großes professionelles Aufnahmestudio. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich bereits einen Namen als Kanadas bester Produzent gemacht. Den Durchbruch schaffte Lanois, als eines Tages ein englischer Musiker in sein Studio kam, um seine revolutionäre Ambient-Music bei ihm aufzunehmen. Sein Name Brian Eno. Zwischen beiden funkte es, die Klänge Brian Enos und die Volksmusik seiner Kindheit bilden bis heute das Koordinatensystem, in dem sich Daniel Lanois Musik bewegt. Eno sollte Lanois ein paar Jahre später als Co-Produzenten mitschleppen zu den Aufnahmen einer noch unbekannten irischen Band, U2. The Unforgettable Fire wurde deren kommerzieller Durchbruch. Das wiederum erregte die Aufmerksamkeit eines anderen Engländers, Peter Gabriel. In den Booklets zu dessen Hitalben So und Us steht Lanois' Name ebenfalls als Produzent. Superstar für Superstar kam nach und nach auf die Klientenliste des Kanadiers Robbie Robertson, Emmylou Harris, Bob Dylan oder die Neville Brothers. 2 Grammys stehen heute in Daniel Lanois' Schrank, doch die bekam er nicht für seine eigene Musik, sondern für seine ausgezeichneten Produktionen. Als Musiker selbst erlangte er mit seinen Alben nicht einmal annähernd den Erfolg wie seine berühmten Kunden. Wenn er auftritt, spielt Lanois bis heute vor kaum ein paar hundert Leuten. Die Motivation, selbst als Künstler tätig zu werden, erreichte ihn spät, wie er zugibt. It's an interesting question because I never felt like I wanted to make my own record until that time. Eine interessante Frage. Bis zu meinem ersten Album hatte ich nie das Gefühl, selbst aufnehmen zu wollen. Manchmal fühle ich mich wie der Boxer Lennox Lewis. Ich blühte erst spät auf. Ich glaube, das war so eine Art Vision, die mir plötzlich erschien, nachdem ich eine Menge Platten für andere produziert habe. Erst dann sah ich Möglichkeiten, einen eigenen Sound für mich zu kreieren. Ich sah die Chance, meine eigene Stimme zu finden, aber davor, auch wenn ich ein fertiger Musiker war, hatte ich nie das Gefühl, dass ich meine eigene Art zu spielen gefunden hatte. Und jetzt habe ich wohl meinen eigenen Stil. Das war nur eine Frage des Wartens. Nun, hinter der eigenen Stimme steckt weniger meine tatsächliche Stimme. Es geht mehr darum, dass ich meine eigene Richtung gefunden habe, an mich glaube und die Art und Weise, in der mein Bauch zu mir spricht. Jetzt fühle ich mich wohl mit meiner Vision. And just the way that my gut is talking to me. I feel comfortable with my vision. Et bébé, danse avec moi ce soir on fait dodo. Danse avec moi, bébé. Under a stormy sky. Papa y a vendu la terre. La terre et la vache. Danse avec moi, bébé. Under a stormy sky. Jean-Paul y joue le violon. La belle accordéon. Danse avec moi, bébé. On the stormy night, I hear the whippoorwill cry. I see the blue heron fly over Sugar Hill, snowy white, big blue siren in the night. Come here, baby, we go under a stormy sky. Sky. My heart is sad to leave Sugar Town. Goodbye, Sugar Hill, on the stormy night. Et bébé, danse avec moi, ce soir on fait dodo. Danse avec moi, ma belle, under the stormy sky. Under the stormy sky. Under the stormy sky. Nach dem beachtlichen Debüt Acadie zog Daniel Lanois überraschenderweise musikalisch andere Register. Der Nachfolger For the Beauty of Winona fiel erheblich rätselhafter und düsterer aus. Daniel Lanois sang sich mit verzerrter, ungemütlicher Stimme durch 13 schleierhafte Songs. Von Kritikern zwar geliebt, war sie doch eine unbehagliche Platte, lange Zeit auch für Lanois selbst. Beauty of Winona was had a lot of contradiction. It had had a lot of pushing and pulling, and it was an uncomfortable record for me. And I think it still has beauty in it, but I can sense the tearing and the discomfort of growing, which I think is often the case with a second record. I've grown to really appreciate the Winona album. I don't like some of the sounds, you know, my vocal sounds strained. Beauty of Winona hatte eine Menge Widersprüche und war vielen Kräften ausgesetzt. Für mich war sie eine unbequeme Platte. Ich glaube immer noch, dass da eine Menge Schönheit drin steckt. Ich fühle diese Kräfte und auch das Unbehagen des Wachsens darin. Das passiert oft mit dem zweiten Album. Mittlerweile habe ich diese Platte schätzen gelernt. Einige der Sounds mag ich nicht. Vor allem meine Stimme, die klingt irgendwie unnatürlich. Marie Claire, j'ai marché toute la soirée. Ton portrait toujours près de mon cœur. Je veux te dire que je t'ai rêvé tout l'été. Marie Claire, s'il te plaît, n'aie pas peur. I bought you some colors to paint with. On the nights when it's cold outside, and I'll shoot that blue-eyed son of a bitch, 'cause it's me who'll have you for his bride. Marie Claire, it's no good la vie d'une danseuse. Tous les yeux, they're on you, I can't stand. Don't you know that you are my amoureuse? Marie Claire, let them all be damned. My hands have bled to the bone. I brought you a drawing to see of the cabin made of sticks and stones. And there you will learn to love me. bricolage, j'ai salé beaucoup de poissons. Et les bois du Nord maintenant sont tranquilles. Je te promets de ne pas boire la boisson. Oublie le Montréal, la vieille ville. As I lay you there on the back seat, all in white there dans mon char. Take your time, Marie Claire, and sleep. 'Cause I bring you up to Labrador. Unverkennbar am Produktionsstil von Daniel Lanois ist seine Vorliebe für ungewöhnliche Aufnahmeorte, zum Beispiel eine alte Villa mitten in New Orleans oder ein altes Theater in Oxnard in Kalifornien, wo unter anderem das Album Teatro von Willie Nelson entstand. Well, the Teatro in Oxnard was about being in a theater. Nun, beim Teatro in Oxnard ging es darum, einfach in einem Theater aufzunehmen. Und es ist einfach etwas Besonderes, an einem Ort aufzunehmen, wo es Performance schon vor einem gegeben hat. Das war der ultimative Workshop für mich, alle meine Instrumente herumliegen zu haben und nichts in irgendwelchen Schränken verstaut. Das Teatro habe ich nicht mehr, aber die 4 Jahre über, in denen ich dort gearbeitet habe, das war eine fruchtbare Zeit. Willie Nelson kam für eine Platte vorbei. Mein Drummer Brian Blade nahm dort eine Jazzplatte mit seiner Band Fellowship auf. Es war ein Ort, in den man ein Publikum einladen konnte. Und mir gefällt die Idee, ein Studio in einem Auftrittsort umzufunktionieren. New Orleans was a fantastic villa almost. In New Orleans wiederum hatte ich dann eine alte Villa. Ich mag einfach diese großen alten Häuser. Die Rolling Stones haben ja eins ihrer Alben in den 70ern auch in einem alten Haus in Südfrankreich aufgenommen. Mir zeigt das nur, dass schöne Räume, die nicht unbedingt für Klänge designt wurden, oft aber gut klingen. Something that tugging at your sleep. the chain, the unbreakable chain. Held there by the chain, the unbreakable chain. You walk and you know that the wind is not passing you by. It's speaking and you listen, and the tears don't come now when you cry. Cry, cry, cry, and won't break the unbreakable chain. Cry and won't break the unbreakable chain. It's 30 years ago when you live with your decision. You talk to him in a prayer, you send out your transmission. But a prayer won't break the unbreakable chain. Your prayers won't break the unbreakable chain. Your baby's not yours, but he walks the streets of your city. He wants to know you. There's no self-pity. Always pulling at your heart, the unbreakable chain. Pulling at your heart with the unbreakable chain. And you, you put an ad in the paper. It's foolish, but maybe, maybe you'll see. 'Cause he's searching for mama me. Oh, mama here, mama feel the unbreakable chain. Mama feel the unbreakable chain. You can't believe that it's now, it's turned itself around. You're frightened of the way that you look, but you meet him there in town. Oh, the joy and the fear of the unfadable pain. The joy and the fear of the unfadable pain. Say hello to your boy and he says, mama, you've awoken. Ah, yes, you have broken the unbreakable chain. Yes, you have broken the unbreakable chain. You have broken the unbreakable chain. Yeah, you have broken the unbreakable chain. Bei Aufnahmen mit Daniel Lanois passiert es allerdings auch schon mal, dass ein seltener Aufnahmeort nicht die Zustimmung des Produzenten findet. On the making of U2's Unforgettable Fire. Als wir The Unforgettable Fire von U2 aufnahmen, gingen wir in ein altes Schloss mit einem unglaublichen Tanzsaal. Ich war mir so sicher, das würde ein fantastischer Aufnahmeort werden, aber es klang dann zu sehr nach Ambient, zu hallig. Der Saal passte für die ganze Platte nicht so richtig. Wir entschieden uns dann für zwei Aufnahmeorte in dem Schloss, den Tanzsaal und die Bibliothek, ein rechteckiger Raum mit hohen Decken und überall Büchern. Das war ein etwas besserer Rock'n'Roll-Raum. Wahrscheinlich wegen der Bücher, die ganze Dichte. Du meinst, die Bücher sprachen zu uns? Ja, du hast recht, sie gaben eine großartige Akustik. Das war eine gute Lektion für mich, weil ich immer gedacht habe, größer wäre besser. Und wo wir gerade bei der Faszination fürs Alte sind, Daniel Lanois ist bei Plattenaufnahmen nicht nur ein Freund von alten Häusern, sondern auch ein Freund von altem Aufnahmeequipment. Ein Foto im Booklet zu seinem vorletzten Album Shine zeigt den Kanadier an einem Klavier sitzend. Vor dem Mund schwebt der riesige Kolben eines 50er-Jahre-Mikrofons. Well, I find that tools from any given era are to be respected and embraced and carried into contemporary work. Nun, ich glaube, die Werkzeuge, egal aus welcher Ära, müssen respektiert werden und sollten in die aktuelle Arbeit übertragen werden. Ich habe ein Steinway-Klavier aus der Gründerzeit und das klingt wunderschön alt und ich halte es einfach für viel besser als moderne Klaviere. Dasselbe gilt für die alten Röhrenmikrofone aus den 40er und 50er Jahren. Die amerikanischen RCA-Bändchenmikrofone aus dieser Ära zum Beispiel, die haben einen fantastischen Sound, diesen Nat King Cole-Sound oder den Elvis-Sound. Und die machen jemanden mit einer harten Stimme weicher und volumiger. Und dasselbe gilt auch für die 70er und 80er Jahre. Jedes Jahrzehnt brachte etwas Tolles hervor und diese Dinge habe ich alle gesammelt und benutze sie auch in meiner aktuellen Arbeit. All those pieces over the years and I carry them into my modern work, but I also look for contemporary tools. Böse Zungen könnten nun behaupten, der Umgang mit altem Equipment ist reiner Schnickschnack. Immerhin kann heute jeder Klang digital reproduziert werden. Daniel Lanois winkt aber ab. Well, let's not get confused. The microphone is always the microphone and the digital is really about, you know, the recording machine, the carrier of the sound. And I find that even though that part of it gets a lot of attention and a lot of press, probably every link in the chain leading up to your recording device will give you more of the personality. Your microphones, your preamps, let's not forget what instrument, the amplifier, the voice, the room. The room has a big part to do with guitar sounds. Dass wir nichts durcheinander bringen. Das Mikrofon ist das Mikrofon und ein Aufnahmegerät zeichnet nur auf, ist quasi nur Klangträger. Auch wenn sich die meisten Leute nur dafür interessieren, glaube ich, dass jedes Glied der Kette, die am Ende zum Aufnahmegerät führt, etwas von deiner Persönlichkeit ausdrückt. Mikrofon, Vorverstärker, die Instrumente, die Stimme, der Raum. Der Raum hat viel damit zu tun, wie die Gitarre klingen wird. Du kannst einen Verstärker hier in diesem Raum aufstellen und wenn du denselben Verstärker rüber zur Bühne nimmst, hört sich alles ganz anders an. Trouble, but the hills of need are gone. Die meisten meiner Lieblingsplatten nehmen dich mit auf eine Reise, sagt Daniel Lanois. Und in gewisser Weise brauchte er 4 Alben Zeit, bis er als Künstler selbst reif war, den Soundtrack einer solchen Reise zu schreiben, zu hören auf der aktuellen Platte Belladonna. Und auf ihr trägt Daniel Lanois unterm Arm stolz seine neueste Liebe, die Pedal Steel Guitar. Vor ein paar Jahren entdeckte er den Klang des Instruments für sich, heute kommt er ohne sie nicht mehr aus. Die Pedal Steel stammt eigentlich aus der Country-Musik. Dieses Instrument funktioniert im Prinzip wie eine normale Gitarre, nur sie liegt waagerecht auf 4 Füßen und hat bis zu 20 Saiten. Mit Pedalen können diese dann noch erhöht oder erniedrigt werden, um bestimmte tonale Stimmungen zu erzeugen. Wenn Lanois solo unterwegs ist, steht die Pedal Steel Gitarre liebevoll in der Mitte der Bühne. Ob live oder im Studio, das Instrument liefert für den kanadischen Technikfreak den perfekten Sound. Perfect sound is a hard thing to describe because it can mean different things in different applications. Der perfekte Sound, nun, das ist schwer zu beschreiben. Ich denke, die Pedal Steel hat einen einmaligen und perfekten Sound. Eine kleine Metallstange über einer Metallseite mit einem magnetischen Tonabnehmer darunter. Das ist sehr nah an einer reinen Sinuskurve. Der schönste und dichteste Sound, den ich je gehört habe. Ich bin wirklich total begeistert von meiner Steel Guitar. Ich habe sie heute Abend dabei und werde sie spielen. Und sie ist bereits auf meinem letzten Album Shine zu hören, auf einem Song, der J.J. Leaves L.A. heißt. By the way, that's a mono recording, done live, direct to 2-track. Wow. But it's a 2-track, same sound. Übrigens, dieser Song ist in Mono aufgenommen. Das hat man heute nicht sehr oft, weil man ja mittlerweile so viel Technik hat. Aber irgendetwas reizt mich daran immer. Eine Lektion, von der ich lernen sollte. But there's something kind of sweet about it. And it's one of my favorite things on the record. So I should learn from that lesson. Warum nicht im digitalen Zeitalter auch mal einen Song in Mono aufnehmen? Hier ist er, JJ Leaves LA, Daniel Lanois. Thank you. Die Pedal Steel Guitar und Daniel Lanois sind die beiden einzigen Protagonisten auf seiner aktuellen Platte Belladonna. Keine Geschichten, keine Erkenntnisse, keine Weisheiten hört man. Die Stücke erscheinen strukturlos und fast skizzenhaft. Alles schwebt und flimmert vor sich hin. Ein leichtes Schlagzeug und ein paar Gitarren hört man ab und an in den Songs, ansonsten reichlich Keyboards. Und in diese schwingenden Sounds entlässt Lanois seine Hörer. Doch bei aller Formlosigkeit, man ist nie verloren, denn das verbindende Glied zwischen den Stücken ist nun die Pedal Steel, die den Hörer quasi wie ein Guide durch die Songs führt. Und die Steel-Gitarre von Daniel Lanois, sie erzählt nicht, sie zeichnet Bilder großer, weiter Landschaften, an denen man vorbeizieht. Die aktuellen Songs bei Daniel Lanois entstanden während seines letzten Auslandsaufenthalts in Mexiko. My early songs were about personal experiences, family experiences, Canadian experiences. Meine frühen Songs behandeln ja eher persönliche Erfahrungen, familiäre Erfahrungen, kanadische Erfahrungen. Ich habe sie erst komponiert, nachdem ich Kanada verlassen habe. Ich denke, das ist ganz normal. Wenn man sein Zuhause verlässt, dann sieht man es aus der Entfernung klarer. Meine jüngeren Songs handeln davon nicht mehr. Ich schreibe jetzt mehr über aktuelle, philosophische Dinge. Manche sind kurze Geistesblitze. Man wacht morgens auf und fühlt sich nach irgendetwas. Daraus wird dann ein Song. Andere Songs wiederum behandeln breitere, gesellschaftliche Themen. Und man kann nie wissen, woher diese Themen einem zufliegen. Aber ohne Frage, einen großen Einfluss auf die neue CD hatte die Zeit, die ich in Mexiko verbrachte. Das ist eine wunderbare Kultur, mit der man sich da umgeben kann. Nicht, dass man jetzt so viele mexikanische Sounds auf der Platte hört. Nein, man hört eher so eine Art mexikanische Imagination. Eine immer größere Rolle auf den letzten Alben von Daniel Lanois spielt die Atmosphäre. Auf dem Debüt Acadie waren noch feste Songstrukturen zu hören. Diese hat Daniel Lanois aufgegeben zugunsten von sogenannten flächigen Sounds, die jetzt mehr und mehr seine Musik prägen, am stärksten zu hören auf der neuen CD Belladonna. Solch eine Atmosphäre im Studio zu schaffen, braucht Zeit. Zeit, die man auf der Bühne nicht hat. Wie reproduziert man nun die dichten Sounds der Songs auf der Bühne? Well, I used to think that the atmosphere was created with by technique. Ich dachte eine lange Zeit, dass die Atmosphäre von bestimmter Technik oder von bestimmten Werkzeugen reproduziert werden kann. Aber seit neuestem glaube ich, dass die Atmosphäre von Ideen und vom Herzen kommt. Denn was in einem selbst kocht, bestimmt dann auch die Stimmung der Musik. In den 80er Jahren habe ich ja viel Ambient Music mit Brian Eno gemacht. Aber ich habe herausgefunden, Selbst ohne diese Sounds, diese atmosphärischen Klänge, kann ich ähnliche Stimmungen auch mit sehr trockenen Sounds produzieren. Am Ende ist es mehr deine Persönlichkeit als deine Werkzeuge. Und das ist doch ein ermutigender Gedanke. Die letzte Grenze ist die Imagination und das Herz. Yeah, it's kind of sweet. The sweet thought is kind of encouraging, actually, that you know, the final frontier is still the imagination and the heart. Sometimes sometimes I feel like I'm playing on the radio. Sometimes I feel like I'm on a traveling road show. Sometimes I got the power of the will, and I know my song is gonna be alright. Sometimes I feel like I'm on a freight train, forever rescued by the mystery rain. Sometimes I'm just out for a thrill. She always said, baby, you're gonna be alright. The sun will come shining down, push it all away, make it all right. Sometimes in the heart of a long cold night, it's all too far, out of sight, out of sight. Hard to know everything's gonna be alright. Everyone thinks you got everything you want. Hard to have and then have not. Hard to have and then have none. Sometimes I wanna take a pill and hide. Sometimes I wanna shut down and ride and go where no man should go. Go where no man should go. Go where no man should go. Das war Rock etc. mit einem Beitrag über den kanadischen Produzenten und Musiker Daniel Lanois von Oliver Schwesig.